meditiert, die Gelegenheit verpasst zu haben. Schwer erreichbare Situation, die in meinem Leben fehlt. Es zählt das liebe Geld. Traurig, dass diese Einsicht mich von vielen Dingen abkapselt. Ich hoffe nur, es wird mir gelingen. Die Gesellschaft wird von meinen Sinnen abgetastet. Nur dann, wenn ich am Ziel bin, kann ich rasten. Jedoch so lange werde ich tragen die alten Lasten meiner traurigen Vergangenheit. Davon zu erzählen, ich verpasse nun mal ungern die Gelegenheit. Denn es befreit mich von meiner Einsamkeit. Yo, Homie, ich brauch dein Ohr, dein Geleit. Denn diese Welt ist zu gemein. Wenn ich doch aufrufen könnte in meinem Geist, welcher besiegen würde diese Zwielichtigkeit, die in meinem Sinn wie ein Insekt beißt. Ich kann nur sagen, dass diese nicht nur selten fast zerreißt. Dann merke ich immer, dass es heißt, sich auf Freundschaft zu besinnen, neu zu beginnen, es neu zu bringen, die Ehrlichkeit, welche nach Zustimmung fragt, während die Legion des Kampfes in mir tagt, weil das Leid hier in meinem Town zum Himmel ragt. So rück ich immer den Fight näher, der weit weg lag, denn ich Hilflosigkeit kaum ertrag. Sei es meine eigene, sei es, dass ich alleine leide, trotzdem den Zuspruch zu haben, dass man kämpfen muss, dass man nicht hilflos enden muss. An alle, die down sind, mein Gruß, weil in mir wieder mal alles weh tut. Es irritiert, die Gelegenheit verpasst zu haben. Schwer erreichbare Situation, die in meinem Leben fehlt. Es zählt das liebe Geld. Traurig, dass diese Einsicht mich von vielen Dingen abkapselt. Ich hoffe nur, es wird mir gelingen. Die Gesellschaft wird von meinen Sinnen abgetastet. Nur dann, wenn ich am Ziel bin, kann ich rasten. Jedoch so lange werde ich tragen die alten Lasten meiner traurigen Vergangenheit. Davon zu erzählen, ich verpasse nun mal ungern die Gelegenheit. Denn es befreit mich von meiner Einsamkeit. Yo, Homie, ich brauch dein Ohr, dein Geleit. Denn diese Welt ist zu gemein. Wenn ich doch aufrufen könnte in meinem Geist, welcher besiegen würde diese Zwielichtigkeit, die in meinem Sinn wie ein Insekt beißt. Ich kann nur sagen, dass diese nicht nur selten fast zerreißt. Dann merke ich immer, dass es heißt, sich auf Freundschaft zu besinnen, neu zu beginnen, es neu zu bringen, die Ehrlichkeit, welche nach Zustimmung fragt, während die Legion des Kampfes in mir tagt, weil das Leid hier in meinem Town zum Himmel ragt. So rück ich immer den Fight näher, der weit weg lag, denn ich Hilflosigkeit kaum ertrag.